Ah, ihr seid Russen, ihr seid alle homophob und Sexisten. Hi zusammen, willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Dennis. Und ich bin Leonid. Und unser heutiges Thema, Racial Profiling. Auf Community-Wunsch haben wir uns dieses Video hier angesehen, welches moderiert wird von Tarek Tesfu und läuft in der Reihe von Jäger und Sammler unter dem Titel Hautverdächtig. Dann schauen wir kurz mal rein. Menschenskinners, diese Flüchtlinge, aka Nafris, alles kriminelles Lumpenpack. Ja, das wird man doch noch offen sagen dürfen. Traut sich aber keiner mehr. Und wer ist schuld? Der schwarze Peter? Ausnahmsweise nicht. Es ist die Political Correctness, kurz PC. Was gestern noch zum guten deutschen Sprachgebrauch zählte, ist plötzlich quasi über Nacht rassistische Kackscheiße. Ja, da muss man erstmal hinterherkommen. Stimmt's, Joachim? So, und nur jetzt Roberto zu sagen, Blanco war immer ein wunderbarer Neger, der den weißen Deutschen wunderbar gefallen hat. Und beim FC Bayern spielen auch eine ganze Menge mit schwarzer Haut mit. Und das finden die Fans von FC Bayern auch gut. Hier muss ich direkt zustimmen. Ich verstehe auch nicht, warum diese Politiker plötzlich sowas im Fernsehen sagt. Das könnte man sicher, das hätte man sicher vermeiden können. Ja, und das hat, ich glaube auch, das hat auch nichts mehr mit PC, mit Political Correctness zu tun. Dieser Satz ist ein bisschen aus dem Kontext gerissen, aber ich kann mir überhaupt keinen Grund vorstellen, das N-Wort im Fernsehen live auszusprechen, wirklich. Ja. Was will er damit beweisen? Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Und vielleicht ist es tatsächlich seine Denkweise, dass alle Schwarze immer noch so genannt werden können und das voll cool ist. Und ich glaube, das ist halt, naja, es ist halt falsch. Es ist egal, wie man PC-technisch steht, das macht man nicht. Ich glaube, jeder, der das Wort benutzt, weiß in seinem Hinterkopf auch, ja, ich glaube, es ist falsch. Wie weit die deutsche Öffentlichkeit von einem too much an political correctness entfernt ist, zeigten die Ereignisse zu Silvester 2016 in Köln. Laut Amnesty International ein klarer Fall von Racial Profiling. Racial what? Beim Racial Profiling werden Personen aufgrund ihrer Hautfarbe, Herkunft oder Religion ohne besonderen Verdachtsmoment kontrolliert. Heißt, ich kriminell, weil hautverdächtig. Also hier sehe ich das schon ein bisschen problematisch, weil was heißt ohne besonderen Verdacht? Wir wissen, dass ein Jahr davor gab es einen Vorfall, genau in diesem Ort, zu dieser Zeit. Und ich glaube, dieses Beispiel gehört eigentlich nicht dazu. Also den Verdacht hat es gegeben. Es war wieder 1000 Leute von derselben Menschengruppe am selben Ort zur selben Zeit. Come on. Ja, also ich glaube, in diesem Fall ist das tatsächlich ein schlechtes Beispiel. Ich meine, Das ist das Problem. Wo beginnt Racial Profiling und wo hört es auf? Interessanterweise, du merkst es aber, dass diese gesamte Racial Profiling-Sache erst ins Rollen gebracht wurde, nachdem die Polizei diesen mittlerweile mit das Unwort des Jahres Nafri getweetet hat. Und erst dann ging die gesamte Racial Profiling-Nummer los. Es ist tatsächlich zu vermuten, wäre der Tweet nicht gesendet worden, hätte man danach einfach nur gesagt, oh, es gab keinen Vorfall, die Polizei hatte wohl ihre Arbeit gemacht und so weiter. Aber somit hatte man mit diesem Wort das Ganze dann nach außen getragen. Und ich muss noch sagen, dieser Tweet wurde sehr stark von den Linken und von den Grünen kritisiert. Und sogar sie haben dann diese Kritik doch zurückgezogen. Warum tut sich die Polizei so schwer zuzugeben, Leute, auch wir haben ein Rassismusproblem? Es gibt keinen Rassismus innerhalb der Polizei. Das ist eine Aussage, die grundsätzlich erstmal falsch ist. Nicht, weil es die Polizei ist, sondern in jeder Struktur gibt es Rassismus und Diskriminierung. Er sagte, in jeder Struktur gibt es Rassismus. Meinte er tatsächlich, dass jede Struktur rassistisch ist? Oder meinte er, dass es in jeder Struktur rassistische Individuen gibt? Also ich tendiere natürlich persönlich mehr zum Zweiten, denn auch ich habe rassistische Polizisten erlebt, aber ich habe auch sehr viele Polizisten erlebt, die absolut korrekt waren. Und mit mir als Ausländer, wie gesagt, ich als Ausländer wurde auch schon von Polizisten, nachdem man meinen Nachnamen gesehen hat, eventuell anders behandelt. Und es war immer ein mal schlechter, mal besser. Aber deswegen ist es schwierig zu sagen, dass es eine Struktur ist, sondern einzelne Individuen bei der Polizei. Und dass es überall rassistische Individuen gibt, das kann ja keiner leugnen, oder? Also Racial Profiling sorgt nicht nur bei den Betroffenen dafür, dass sie sich nicht dazugehörig fühlen, sondern das Bild von außen ist natürlich auch wichtig. Ich erinnere mich an Zeiten, wo die Lehrerin gelacht hat, wenn wir gesagt haben, ja, vielleicht wollen wir Polizisten werden. Und dann hat sie gesagt, die einzige Art und Weise, wie ihr mit der Polizei in Verbindung oder in Berührung kommt, ist, wenn die euch mitnehmen. Ja? Das sind natürlich, das prägt. Wenn ich niemals für euch, euer mit euch zusammen Deutsch sein kann, mit euch zusammen das neue Deutsche sozusagen gestalten kann, dann bin ich der Türke. Ich brauche ja auch eine Identität. Das ist echt krass, wenn, wenn er tatsächlich das erlebt hat, finde ich schon seine Position gerecht. Absolut. Ich meine, ich persönlich, ich kenne es halt ganz anders. Aber wie gesagt, das ist seine persönliche Erfahrung und ich habe meine persönliche Erfahrung. In meiner Schule war es halt so, in jeder Schule, in der ich war, sobald auch nur ansatzweise irgendwas in dieser Richtung fällt, von Schülern, wenn zum Beispiel jemand sagte, du blöder Pole oder Türke oder Russe oder sonst irgendwas, gab es fast direkt schon eine Klassenkonferenz und es gab ohne Ende Stress und sonst was. Also da wurde extrem drauf geachtet. Aber wie gesagt, es kann regionsbedingt sein, es kann schulbedingt sein. Das, ich glaube, das sind einfach einzelne Erfahrungen. Und ich glaube ihm, dass er, wenn er es erlebt hat. Und das ist eine ziemlich krasse Scheiße. Temir, du hast ja selber Racial Profiling erlebt. Was waren das für Situationen? Die Situationen sind eigentlich immer sehr ähnlich. Also ich sitze zum Beispiel im Zug und dann kommen zwei Beamte und ich bin die einzige nicht weiße Person im Abteil und kommen dann schnurstracks gerade auf mich zu, fragen nach meinem Ausweis, dann wird ein Anruf getätigt, weil sie wahrscheinlich davon ausgehen, dass der Ausweis nicht echt ist oder ich straffällig bin oder keine Ahnung was. Und dann wird der Rucksack durchsucht, von vorne bis hinten, weil sie da illegale Gegenstände vermuten, wahrscheinlich. Ich rechne halt immer damit, dass ich von der Polizei angesprochen werde. Bin immer bereit. Ich habe quasi die Hand schon am Pass. Ja, das ist jetzt die Sache. Können wir da überhaupt quasi mitreden? Ich meine, wir haben beide Migrationshintergrund, aber die Sache ist halt, uns erkennt man das nicht an. Bei dir schon eher, sobald du den Mund aufmachst, merken die Leute, oh, okay, ich glaube, der ist nicht von hier. Das ist Fakt. Ich glaube schon, das ist tatsächlich, dass Leute mit anderem Aussehen, also mit einer anderen Hautfarbe, Rassismus definitiv anders erfahren als zum Beispiel du oder ich. Ja, komischerweise wurde ich einmal von einem Linken diskriminiert. Es ging in der Diskussion ging es um die Politik und ich habe so eher was Konservatives gesagt und sofort wurde ich von dieser Person diskriminiert im Sinne, ah, ihr seid Russen, ihr seid alle homophob und Sexisten und so, und ihr guckt alle RT und ja und so weiter und so fort. Wirklich, das ist so eine, das ist das Beispiel von Diskriminierung von der anderen Seite sozusagen. Ihr seid ihr Russen, ihr seid alle homophob, ihr Deutsche, ihr seid alle Nazis und so weiter und so fort. Ich glaube, das Thema könnte man ein bisschen erweitern, weil ganz oft, nicht in diesem Video, aber generell auf der linken Seite sehen wir ganz oft, dass wiederum die Deutschen auch pauschalisiert werden und allen Deutschen wird Rassismus vorgeworfen. Meiner Meinung nach ist Rassismus in alle Richtungen möglich. Deswegen ist es Rassismus. Das ist universell. Wenn jemand andere aufgrund von physiognomischen Merkmalen oder auf andere, allen möglichen Merkmalen ausschließt oder benachteiligt, ist das halt Rassismus. Es gibt kein PC-Problem, sondern ein Shit, das war rassistisch, tut mir leid, Dilemma. Nicht nur bei der Polizei. Bis auf das Beispiel von Kölner Nacht bin ich mit dem Video total einverstanden. Das ist nicht klar, Rassismus ist scheiße und das ist nicht zu diskutieren. Ja, das ist eine ziemlich miese Sache. Das ist natürlich auch nicht zu entschuldigen. Wenn jemand aufgrund von seiner Hautfarbe einfach so diskriminiert wird, ist halt Kacke. Also, da gibt es keine Diskussion. Ich glaube nicht, dass das irgendwie irgendjemand anders sieht. Aber wenn ja, schreibt es gerne rein. Oder wie seht ihr das Gesamtbild? Sind wir immer noch eine rassistische Gesellschaft? Wenn ja, kann man irgendetwas tun, um das zu ändern? Habt ihr selbst Diskriminierung oder Rassismus erlebt? Und wenn ihr Migrationshintergrund habt, fühlt ihr euch als Deutsche in Deutschland? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das Video mögt, bitte liked und teilt es. Ciao. Tschüss.